zu meinem Zimmer. Es regnet man wie immer, doch die Langeweile, die mich überkommt, ist viel schlimmer. Nicht mal einen Text, krieg ich auf die Reihe, so eine Scheiße. Jedes Blatt zerreiße, kannst nicht glauben, weil ich Afro heiße. Mein Telefon macht Lärm, im Augenblick sag gern. Die Jungs sind gerade auf der Party, ja, das kann ich hören. Also komm, nimm dir ein Taxi, mach dich locker und komm her. Alle sind schon da und das Spiel ist bald leer. Ich weiß, viele kennen es schon und so viele sehen es leid. Aber Rapper gibt zu viele, deshalb gibt's auch immer Streit. Heute ist ein cooler Tag, kein Bock auf Stress. Doch wenn mich einer stressen will, dann hat er leider Pech. Denn ich seh gleich lange Haare und auch Paare, bewegen Arsch und Hüfte. Primetime, hebt die Hände in die Lüfte. Yeah. Es ist doch Zeit für die Leute, die es feiern. In Hamburg, Köln und Berlin, Frankfurt oder Bayern. Mal am Start, Headline für deine Zeitung. Afro-Button, super Rappen, style ja gerne jeder Head. Bad-Band, Sound, Production, Rock, die Scheiße, alles voll korrekt. Ja, ja, oh, oh, bewege dein Pop-Pop. Kopfnicker, Scheiß, Live, sicher doch, Logo. Bin der Chef, so wie mein Meister, Zappe, Dreister. Hörst du meine Platte, alle fragst du nur, wie heißt der? Ein Stuttgarter Junge mit viel Spaß an Rap-Musik. Deshalb ist nicht alles Faker, weil es so viel daran liegt. Mit dem Brudersgang, 19, unten bis zum Untergang. Heute war so viel zu tun, deshalb mach ich morgen krank. Afro, was geht? Wo sind die Party-Leute, meine Party-Leute? Ist doch mit mir, Mann, wo ist die Party heute? Fühl mich gut mit meinen Kumpels und die Kicke rockt. So was habt ihr nie gesehen, ich hab für euch den Atem stoppt. Treppe saßen, Probleme in der Zukunft wie zu Hause und zur Phasen. Es war zwar eng, doch 98 macht nicht alles klar mit den Deals und der Rap für das Album dieses Jahr. Was zum Teufel ging bloß in mir vor? Als ich das Mic nahm, war ich hardcore. Jetzt schau dich um und zeig mir, du weißt, es kann nur einer sein. Alle Hände hoch, denn der Zeitpunkt kann ich besser sein. Gehört zum Team Crown Table Rocker, the fucker. Fake DJs, sonst ich sprich voll die Sacker. Sind falsch im Tempo, der Disco und Bistro. Legen voll die Kacke auf den Raum, das ist Schicksal. Scheiß drauf, check up, im Club sind wir am Laut. Und mit dem Sponsor dürfen nur unsere Vertrautesten. Das ist meine Disziplin, meine Medizin. Davon bin ich fast so abhängig wie du von Nikotin. Get up, pop your hands.